ARD. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Um den Ukraine-Krieg geht es in diesem Podcast, um militärische Aspekte, aber auch um militärpolitische Diskussionen dazu. Und wir besprechen das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Bei der heutigen Aufzeichnung haben Sie ja gar nicht so viel zu tun, Herr Bühler. Wir haben uns in München gesehen, die Diskussion dort bei der Sicherheitskonferenz verfolgt, interessante Gespräche geführt und wollen heute hier im Podcast mal zwei wesentliche Interviews einbinden, die wir unter anderem in München machen konnten. Zum einen mit Generalleutnant Michael Vetter. Das ist der Chef Cyber- und Informationstechnik der Bundeswehr. Und wir haben auch gesprochen mit Benedikt Franke, einer der Köpfe der Sicherheitskonferenz, genauer gesagt der CEO der Münchner Sicherheitskonferenz. Steht nicht so oft im Rampenlicht, da war ja eher Christoph Heusgen zu sehen. Aber Benedikt Franke, ich finde, wahnsinnig interessanter und spannender Gesprächspartner, weil er ja Gott und die Welt kennt, ob das nun der saudische Kronprinz ist oder Senator XYZ in den USA. Zu ihm können Sie ja nachher noch ein bisschen was sagen, ne? Ja, mache ich gerne. Okay. Die aktuelle Lage, die würde ich heute eigentlich fast weglassen wollen, obwohl ich ahne, Herr Bühler, dass Sie auch trotz der vielen Veranstaltungen in München auf dem Laufenden sind. Ja, die aktuelle Lage darf man eigentlich überhaupt nicht weglassen. Ich meine, jetzt ist zu Recht der Schwerpunkt der Berichterstattung, der medialen Berichterstattung, insbesondere und auch der politische Schwerpunkt auf den Vorbereitungen von Gesprächen, die irgendwann zu Waffenstillständen oder gar Friedensverhandlungen führen könnten. Aber man muss immer sehen, der Krieg geht weiter. Und während hier im Bayerischen Hof in München über Gespräche und Formate und einzelne Bruchstücke diskutiert wird, sterben weiterhin Menschen in diesem Krieg. Weiterhin wird die Ukraine angegriffen. Weiterhin wird sie mit Luftangriffen überzogen. So der Luftangriff auf das Kernkraftwerk oder ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl, das von einer Drohne getroffen worden ist. Es gäbe also genügend zur aktuellen Lage auch zu sagen, aber insgesamt ist sie unverändert und deshalb, glaube ich, können wir das heute tatsächlich verantworten, dass wir da nichts sagen dazu. Dann wieder ausführlicher in der nächsten Folge und wir belassen es mal bei diesen Sätzen, sonst wird die Folge ja wirklich exorbitant lang heute. Womit fangen wir an in Sachen Sicherheitskonferenz? Am besten mal, Herr Bühler, mit Ihren Eindrücken. Also war irgendwas anders als in den Jahren, als Sie da als aktiver Militär dort waren? Also grundsätzlich nicht. Die Sicherheitskonferenz hat sich in den letzten Jahrzehnten ja zu einem Sicherheitsforum entwickelt, das nicht nur das Militärische im Blick hat, sondern alle Facetten von Sicherheit. Ob das jetzt Cybersicherheit ist, ob das Klimawandel ist, ob das Nahrungsmittelsicherheit ist, um nur einige zu nennen. Und insbesondere ist es in den letzten Jahren gelungen, den Fokus zu weiten auf weltweite Konflikte. Und auch das war interessant während dieser Sicherheitskonferenz. Es ist von mir zum ersten Mal wahrgenommen worden, weil ich ja seit meiner Pensionierung nicht mehr teilgenommen hatte. Im Jahr 2020 bin ich ja bekanntlich in Pension gegangen. War, dass Journalisten tatsächlich als aktive Teilnehmer auch zugelassen waren. Das heißt, von einigen Medien waren jeweils ein oder zwei Personen da, die das Programm also auch von innen verfolgen konnten. Das war tatsächlich neu. Die Innenstadt war um den Bayerischen Hof abgeriegelt wie sonst auch, aber es war nicht so, wie liebe Leute vom Pioneer Podcast Wie da gesagt worden ist, dass da Bundeswehr und Polizei nun zuhauf aufgetreten seien. Also ich habe gesehen, sehr freundliche Polizisten. Ich habe keine Maschinenpistolen gesehen, ich habe keine Wasserwerfer gesehen, so wie wir es noch vor 2 Jahrzehnten hatten und dergleichen. Also da muss man immer Bilder aus der Vergangenheit im Kopf haben, um sowas zu sagen. Und natürlich ist die Bundeswehr zwar im Bayerischen Hof vertreten, viele junge Offiziere aus der Bundeswehruniversität sind auf freiwilliger Basis da und machen Saaldienste und Einlasskontrollen zu den jeweiligen Besprechungen, sind an der Organisation beteiligt. Aber natürlich hat die Bundeswehr in unserem Rechtsstaat keine Exekutivbefugnisse außerhalb des Bayerischen Hofs. Das heißt, die Sicherheit liegt einzig und allein in den Händen der Polizei. Ja, das konnte man wirklich eigentlich gut sehen. Ich habe auch außerhalb des Hofes keinen Militärangehörigen gesehen, der nicht möglicherweise Teilnehmer war. Also hier vergoldeten Schulterklappen, Schulterstücken, wie auch immer, wie sie früher auch rumgelaufen sind. Verraten Sie noch gar nicht so viel. Vielleicht spielen wir erstmal das Gespräch mit Benedikt Franke und Ihnen ein. Wenn dann bei dem inhaltlich noch was zu ergänzen ist, dann können wir es nach dem Gespräch tun. Wir wollen sprechen mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler und dem stellvertretenden Vorsitzenden und CEO der Sicherheitskonferenz in München mit Benedikt Franke. Ihnen beiden einen schönen guten Tag aus Leipzig. Danke, Deisinger. Gott, Herr Deisinger. Wir wollten das Gespräch eigentlich schon gestern Nachmittag in München führen, aber die Verabschiedung von Botschafter Heusgen als Vorsitzenden der Sicherheitskonferenz, die geriet dann doch ein bisschen sehr emotional und war auch deutlich länger als geplant und als gedacht, sodass wir uns für heute Montag nochmal verabredet haben. Danke nochmal, dass das so klappt. Sie beide, Sie kennen sich ja schon von früheren Sicherheitskonferenzen, ne, Herr Bühler? Das ist so. Ja, Dr. Franke ist ja schon seit vielen Jahren dabei und jetzt in seiner neuen Funktion kennen wir uns auch schon ein paar Jahre als Vizepräsident und Geschäftsführer der München Sicherheitskonferenz. Und dann kennen wir uns natürlich, weil er überzeugter Reservist ist, Reservist der Bundeswehr und mehr noch Reservist bei den Gebirgsjägern, Offizier der Gebirgsjäger. Und dann ist er auch noch oder hat zugestimmt, in den Beirat berufen zu werden, der Clausewitz-Gesellschaft. Und da freuen wir uns natürlich alle in der Clausewitz-Gesellschaft und ich selbst auch. Und Herr Franke, Ihre Funktion? Wenn ich das noch sagen darf, ich persönlich freue mich natürlich auch riesig, dass früher bin ich in Zivil auf der Münchner Sicherheitskonferenz rumgelaufen und der General in Uniform. Jetzt haben wir es mal umgedreht und es funktioniert weiterhin ganz gut, würde ich sagen. Und Sie, Herr Franke, Ihre Funktion bei der Sicherheitskonferenz, also ich sagte es ja, stellvertretender Vorsitzender und CEO, das klingt jetzt erstmal nicht sonderlich lebendig, beschreibt Sie wahrscheinlich auch nicht wirklich, wenn man Sie kennt. Vielleicht mal 2 Sätze zu Ihrer Person. Sie sind ja eigentlich gestandener Diplomat, ne? Also zumindest habe ich in der Vergangenheit viel in der Diplomatie gemacht. Ich habe lange für Kofi Annan arbeiten dürfen, in seinen verschiedenen Rollen, sei es als Vorsitzender verschiedener wichtiger Organisationen oder als UN-Sondergesandter. Deswegen, bin ich durchaus auch dem Diplomatischen nicht ganz fremd. Fühle mich aber sehr wohl in der Rolle des Geschäftsführers. Das klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber das Tagesgeschäft der Münchner Sicherheitskonferenz ist unglaublich spannend. Und das strategische Vorbereiten unserer Formate, Publikationen, das Führen dieses ja doch sehr großen Teams, ist kein Tag langweilig und ist mein absoluter Traumjob. Ja. Ich wollte gerade sagen, also vorne auf der Bühne stehen ja meist andere, also Christoph Heusgen, was die Sicherheitskonferenz betrifft, vor ihm Wolfgang Ischinger, nach Christoph Heusgen dann Jens Stoltenberg, der jetzt erstmal Finanzminister in Norwegen ist. Sie fühlen sich also wirklich auch wohl in der zweiten Reihe? Ich meine, Kofi Annan war ja auch der Mann in der ersten Reihe und Sie standen ja hinter dem Generalsekretär der Vereinten Nationen. Ich fühle mich ganz wunderbar wohl in der zweiten Reihe, darf ja auch immer häufiger mal in die erste Reihe vorpreschen, werde das jetzt auch sicherlich in diesem Interregnum zwischen Christoph Heusgen und Jens Stoltenberg öfter mal machen dürfen und müssen. Ich habe damit kein Problem, aber ich habe für mich durchaus großen Gefallen gefunden am Maschinenraum der Diplomatie und werde da jetzt nicht, wie nennt man das, depressiv sein, nur weil ich nicht jeden Tag von morgens bis abends auf der Bühne stehe. Können wir nochmal ein Bild gebrauchen, was Sie vielleicht auch noch ein bisschen beschreibt, wenn Sie alle wichtigen Leute mal hernehmen auf dieser Welt, die Sie kennen und deren Visitenkarten versuchen sollten, in Ihre beiden Hosentaschen zu stecken. Ich glaube, die würden nicht reinpassen. Da bräuchten Sie wahrscheinlich einen Rucksack oder so. Ich glaube, das Netzwerk, das über die letzten fast 20 Jahre, so lange bin ich jetzt schon in dem Geschäft, in Anführungszeichen, gewachsen ist, ist ein tolles Netzwerk. Und mit vielen ist es ja mehr als nur Visitenkarten austauschen. Man sieht sich ständig auf Konferenzen, man sieht sich in Verhandlungsrunden, man sieht sich auf Veranstaltungen der Münchner Sicherheitskonferenz oder in Boards und anderen Gremien. Da sind viele, viele Freundschaften gewachsen zu Präsidenten, Premierministern, Außenpolitikern aller Couleur, aber auch anderen, die eher in der Tiefe der Diplomatie verwurzelt sind. Und das kommt uns bei der Münchner Sicherheitskonferenz sehr gut zu Pass, dass wir quasi jeden, der in unserem Metier rumrennt, auf dem Handy anrufen können und die Leute auch drangehen. Gefühlt gibt es ja bei jeder Sicherheitskonferenz, die da in München stattfindet, immer irgendeine Krise, sodass viele, viele Menschen natürlich interessiert hinschauen. Die Zeit, in der Sie dabei sind, war es in irgendeinem Jahr mal, ich sag mal, langweilig? Es war kein einziges Mal langweilig. Wir haben ja wirklich schon alles durchgemacht. Wir haben vor Kriegen Konferenzen gehabt, nach Kriegen, im arabischen Frühling. Wir haben Konferenzen in Pandemien, nach Pandemien gemacht, zu großen Amtswechseln. Im vergangenen Jahr der Tod von Nawalny am ersten Tag der Konferenz hat ein bisschen den Ton vorgegeben. Dieses Jahr natürlich die Rede von J.D. Vance und generell die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Also seitdem ich das mache, seit 2014, war es keinen Tag langweilig. Weil Sie J.D. Vance gesagt haben, für Amerikaner ist ja diese Sicherheitskonferenz mittlerweile so eine Art Kaffeekränzchen, zu dem man nicht unbedingt kommen muss. So ungefähr zumindest hat sich, glaube ich, Pete Hegseth, der neue Verteidigungsminister, geäußert. Was ist denn diese Sicherheitskonferenz für Sie? Ich glaube, eine ziemlich einzigartige Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, eine einzigartige Gelegenheit, Hunderte von Besprechungen in ein Konferenzwochenende zu quetschen, eine einzigartige Gelegenheit, von den wichtigsten Entscheidungsträgern der Welt direkt zu hören. Und wenn Sie mich vielleicht kurz lassen, dann würde ich diese Bemerkung von Minister Hegseth gerne qualifizieren wollen. Es ist ja nun so, dass all seine Kollegen da waren und die, glaube ich, extrem viel gearbeitet haben und jetzt wenig Kaffeekränzchen gemacht haben. Wir hatten die größte US-Delegation aller Zeiten, Vizepräsident, Außenminister, Justizministerin, Geheimdienstchefin, CIA-Direktor, Generalstabschefs und eine der größten Congressional Delegations aller Zeiten. Also, dass Herr Hegseth, ähnlich wie sein Vorgänger übrigens, der Lloyd Austin, der nie auf einer Münchner Sicherheitskonferenz war, daran jetzt keinen Gefallen hat, mein Gott, das finden wir jetzt nicht so tragisch. Herr Bühler, für Sie ist auch kein Kaffeekränzchen? Nein, natürlich nicht. Wie es Dr. Franke schon beschrieben hat, das ist eine einzigartige Möglichkeit, dass sich Regierungen austauschen in vertraulichen Gesprächen, das aber auch die Möglichkeit bietet, dann auf der Hauptbühne das Ganze öffentlich zu machen. Und drittens gibt es natürlich eine ganze Reihe von Seitenevents, von Besprechungen, die allen Mitgliedern bzw. Teilnehmern der Münchner Sicherheitskonferenz auch offen stehen. Also vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten, vielfältige Möglichkeiten, sich auszutauschen, zusätzlich noch in Randgesprächen. Das bietet natürlich Chancen, das will ich unterstreichen, hat aber auch Risiken, wenn einige die öffentliche Bühne eben suchen, um dann auch Innenpolitik oder innenpolitische Aspekte dann vorzutragen, die möglicherweise in Regierungsgesprächen, in vertraulichen Gesprächen, in vertraulichen Runden so nicht getroffen werden. Und das war auch diesmal wieder feststellbar, glaube ich, dass man in öffentlichen Äußerungen sich anders verhalten hat als bei vertraulichen Gesprächen oder Randgesprächen. Dann schauen wir doch mal auf diese Konferenz in diesem Jahr, im Jahre 2025. Was bleibt denn bei Ihnen hängen von dieser Konferenz in erster Linie, an erster Stelle? Ist das J.D. Vance, Herr Bühler, vielleicht als Erster? Nein, es bleibt bei mir hängen, dass das, was wir eigentlich erwartet haben, was wir auch schon im Podcast besprochen haben, dass es Konturen, wie Botschafter Heusgen es gesagt hat, Konturen eines Friedens Abkommens oder eines Waffenstillstandsabkommens geben wird, das konnte ich nicht erkennen. Ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich einen Plan gibt, auch auf der amerikanischen Seite, außer dass man jetzt ein Gespräch sucht, das ja jetzt zeitnah stattfinden soll, noch in dieser Woche stattfinden soll. Aber alles andere, das sind Bruchstücke eines möglichen Waffenstillstandes, Bruchstücke eines möglichen Friedensvertrages, aber mehr noch nicht. Herr Frage, haben Sie, Sie haben ja möglicherweise andere Gespräche geführt, haben Sie Ansätze eines solchen Plans für die Ukraine hören können? Nein, ich gebe dem General wie immer natürlich vollkommen recht. Also wir haben das jetzt mal in einer Besprechung heute Druckpunkte-Diplomatie genannt. Die amerikanische Delegation war sehr gut darin, vor und hinter den Kulissen Druckpunkte ihrer Gesprächspartner zu identifizieren und diese zu drücken, um hier und da Dinge mit neuem Momentum und mit neuer Bewegung zu versehen. Die Abwesenheit von konkreten Plänen war aber auch spürbar. Ich habe es an anderer Stelle heute schon mal gesagt, Druckpunkte-Diplomatie ist gut, wenn man sie mit konkreten Plänen befüllt. Druckpunkte-Diplomatie ohne konkrete Pläne ist hier und da sogar gefährlich. Auf der Bühne, auf der auf J.D. Vance gesprochen hat, von ihm bleibt ja hängen, dass er eigentlich zur Ukraine kein Wort verloren hat. Also da hat man zumindest auf der Bühne keine Druckpunkte gesucht. Würde ich, wenn ich darf, würde ich Ihnen da widersprechen wollen. Es gibt doch recht viele Stimmen, die behaupten, das sei keine außenpolitische Rede gewesen. Ich würde widersprechen. Ich glaube, das war sehr wohl eine außenpolitische Rede, weil sie die Metaebene bedient hat. Man hat auf der Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz seit 60 Jahren von amerikanischen Rednerinnen und Rednern beinahe immer dieselben Sätze gehört. Dass Europa mehr für die eigene Sicherheit tun muss. Dass Europa die eigene Nachbarschaft beackern muss, sodass sich Amerikaner um andere Dinge kümmern können. Ich glaube, die Trump-Administration hat mal einen anderen Ansatz probiert, sich eben nicht auf die Bühne in München zu stellen, so wie sonst jedes Jahr, und zu sagen, die Europäer müssen mehr machen, sondern einen Druckpunkt zu drücken. Und der musste notwendigerweise über dem sein, was Hegseth ja schon am Tag vorher, ich glaube, in Rammstein gesagt hat. Deswegen ist aus meiner Sicht das sehr wohl eine außenpolitische Rede, die auch sehr wohl Druck in Richtung europäischer Ukraine-Politik auswirken kann. Nur weil er nicht Ukraine gesagt hat, war das keine Rede, die keinen Einfluss auf unsere Ukraine-Politik haben wird. Aber ich frage mich ja, wie sich ein US-Vizepräsident hinstellen kann und den Europäern Dinge vorwerfen kann, die sein Präsident quasi in einem Ausmaß tut, das man sich ja auch nicht vorstellen konnte. Also die Axt an die Demokratie legen, an die Meinungsfreiheit, ist das nicht genau das, was Donald Trump jetzt gerade tut? Also in München war immer ein Platz, wo man hinkommen konnte und nicht nur über Gemeinsamkeiten sprechen konnte, sondern eben auch über das, was uns trennt oder das, was wir unterschiedlich sehen. Und es ist also das gute Recht des US-Vizepräsidenten, da zu kommen und seine Sicht der Dinge klarzulegen. Und es ist dann unser gutes Recht als Europäerinnen und Europäer zu sagen, das sehen wir anders. Und gegebenenfalls glauben wir jetzt auch nicht alles, was in dieser Rede gesagt wurde. Da waren ja auch ein paar Beispiele drin. Ein Beispiel einer Abtreibungsklinik, ein Beispiel wo angeblich Leute nicht mehr in ihren eigenen Häusern beten durften, die sich für europäische Ohren schon sehr außergewöhnlich und beinahe fremd anhören. Also die Rede hat sicherlich nicht nur europäische Zuhörer ansprechen sollen, sondern die Rede hat auch nach Amerika rein und wahrscheinlich besonders ins Weiße Haus wirken sollen. Und wenn man das weiß, wenn man doch weiß, in welcher Position auch gerade der US-Vizepräsident dort steht, dann kann man das Ganze vielleicht mit ein bisschen weniger Drama und ein bisschen weniger Schnappatmung betrachten. Das heißt, die Reaktionen, die es gab auf diese Rede, auch von Seiten deutscher Politiker, ich denke da nur mal an Boris Pistorius, der da von seinem Redemanuskript abgewichen ist, die waren alle ein bisschen zu heftig. Nein, gar nicht. Nein, das, was ich ja sage, ist, dass auf unseren Bühnen darf widersprochen werden. Da dürfen unterschiedliche Meinungen gesagt werden. Das ist nicht, dass wir alle gleichgeschaltet da vor uns hinreden müssen und jeder muss alles feiern, was uns eint, sondern es soll jeder auch sich am anderen reiben dürfen. Ich fand die Antwort von Boris Pistorius hervorragend. Ich habe auch in vielen anderen Reden immer wieder diesen Unterton mitschwingen hören, dass man da doch anderer Ansicht ist. Deswegen, wenn wir uns in München Conversation Starter wünschen, also Reden, die das Gespräch in Gang bringen und die dieser Konferenz dann auch gewisse politische Wirkkraft mitgeben, dann hätten wir uns eigentlich nichts Besseres wünschen können. Gleichwohl ist es natürlich verständlich, wenn sich Gäste der Konferenz und andere, die es dann halt nicht live, sondern im Fernsehen gesehen haben, schon etwas wundern, warum ein Vizepräsident gar so intensiv auf uns rumhackt, warum er danach dann keine Anfragen beantwortet. Das ist ja eigentlich eine Regel auf unseren Bühnen, dass man, wenn man eine Rede hält, danach auch für Fragen zur Stelle stehen muss oder zur Verfügung stehen muss. Das hat der Vizepräsident nicht gemacht. Und da würden wir beim nächsten Mal darauf bestehen wollen und hoffen, dass er sich dann auch. Herr Bühler, war die Vance-Rede auch für Sie in diesem Maße außenpolitisch, wie es Herr Franke gerade gesagt hat? Ja, dem kann ich zustimmen, auch mit dem Zusatz, den er auch gemacht hat, dass es durchaus auch eine innenpolitische Wirkung gab, beziehungsweise die intendiert war, nach Amerika hinein und darüber hinaus auch in andere Länder in dieser Welt. Ich würde nicht so weit gehen wie so manche Kommentator, insofern stimme ich Dr. Franke da auch zu. Man muss da jetzt einfach gelassen sein. Es ist nicht das Ende der liberalen Weltordnung, diese Rede oder auch die Konferenz insgesamt. Davon kann gar keine Rede sein. Es ist ein erneuter Weckruf, so sehe ich das. Weckrufe hat schon viele gegeben. Kennedy war der Erste, der damit angefangen hat, Weckrufe, dass die Europäer mehr machen müssen. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind. Und wenn ich das höre oder mitnehme aus München und was auch heute kommentiert wird, ist es, glaube ich, richtig, dass wir uns auf Stärken besinnen müssen, die wir durchaus haben. Und dort, wo unsere Stärken im Augenblick schwächeln, Wirtschaft, auch das militärische Potenzial, die militärischen Fähigkeiten, da müssen wir eben jetzt mehr tun. Und ich glaube, dass deshalb dieser Weckruf eigentlich angekommen ist und daran gearbeitet wird. Das zeigt ja nicht zuletzt heute das Treffen in Paris. Ich habe, glaube ich, noch nirgendwo gelesen, dass mal jemand gezählt hätte, wie viele Weckrufe es in dieser Hinsicht schon gab. Herr Franke, was bedeutet denn die Rede von Vance? Was bedeutet seine Haltung, die Haltung der Trump-Administration für die Beziehungen der Amerikaner zu uns? Also haben Sie eine Ahnung davon, was da auf uns zukommt? Das weiß ich genauso wenig wie alle anderen. Was ich aber weiß, ist, dass wir mehr, noch mehr tun müssen, um Amerikanerinnen und Amerikaner vom Wert der transatlantischen Allianz zu überzeugen. Dass es klar sein muss, jedem, der in Amerika Politik beeinflusst, wählt, dass es sich lohnt, in die transatlantische Allianz zu investieren und dass es sich lohnt, die Europäer auch weiterhin in ihrer Sicherheit zu unterstützen. Ich glaube, es ist also an uns, jetzt nicht aufzuhören, den Mehrwert der Allianz in den Mittelpunkt unserer Außen- und Sicherheitspolitik zu stellen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass uns die amerikanische Administration als Mehrwert versteht. Und da wissen wir, was wir tun müssen. Es ist doch weiterhin völlig klar, dass wir mehr für unsere eigene Verteidigung tun müssen. Es ist doch klar, dass wir unsere gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Resilienz erhöhen müssen. Es ist doch klar, dass wir die Themen, die den Amerikanern auch so am Herzen liegen, unsere Beziehungen zu China, unsere Beziehungen zu Russland, unsere Beziehungen im globalen Süden, alle auch nochmal sicherheitspolitisch so überprüfen müssen, dass wir an der Stelle nicht als Risiko wahrgenommen werden, sondern als etwas, das auch Amerikanerinnen und Amerikanern einen Mehrwert bietet. Ich habe jetzt diesen Mehrwert, habe ich jetzt in den Ausführungen von Ihnen noch nicht erkennen können. Also womit kann man denn einen Amerikaner überzeugen? Womit könnte man Donald Trump überzeugen, sich doch ein bisschen mehr für Europa zu interessieren, für das auch, was sozusagen im Ostteil passiert, also in der Ukraine? Ja, also ich glaube, natürlich kann man Donald Trump davon überzeugen, dass man es ernst meint, indem man den vielen Versprechen der letzten Jahre und Jahrzehnte auch Taten folgen lässt. Das heißt deutlich mehr als 2% Verteidigungsausgaben. Das heißt die Abhängigkeit von chinesischen Märkten, Rohstoffen und Lieferketten zu reduzieren. Das heißt die globalen Standards weiterzuentwickeln, auch an den Stellen, wo die Trump-Regierung der Meinung ist, dass die Bretton Woods-Institutionen und andere internationale Organisationen eben nicht mehr, so wie die es sagen, fit for purpose sind. Haben Sie denn das Gefühl, dass Europa der Trump-Administration, insbesondere dem Präsidenten, tatsächlich auf Augenhöhe begegnen kann, rein so von, auch was die Menschen betrifft, vom Typus her? Ja. Also ich glaube, die aktuellen europäischen Politiker kann man ja auch in unterschiedliche Kategorien tun. Ein Präsident Macron hat, glaube ich, genug Selbstvertrauen, um mit Trump auf Augenhöhe zu sprechen. Genauso Giorgia Meloni, die ja mit Trump ein sehr gutes Verhältnis pflegt. Es gilt jetzt nicht gleichermaßen für alle Anführer oder Staatslenkerinnen und Lenker in Europa. Aber vom Grundsatz her, es gibt 550 Millionen Europäer, nur 360 Millionen Amerikaner. Wir haben durchaus noch wirtschaftliche Macht, auch wenn sie im Vergleich zu den USA geschrumpft ist. Wir haben Soft Power, also Überzeugungskraft weltweit. Es wollen unglaublich viele Menschen nach Europa, also irgendwas müssen wir richtig machen. Und ich bin weiterhin dafür, dass wir uns nicht ständig selbst kleinreden. Das ist ja auch ein Ergebnis unseres Munich Security Index, wo wir mal Leute rund um die Welt gefragt haben, welche Länder sie für Großmächte halten. Und das war schon interessant zu sehen, dass eigentlich fast jedes Land der Welt, in fast jedem Land der Welt hat sich eine Mehrheit finden lassen, die Deutschland eine gewisse Machtposition zusprechen. In Deutschland selbst denken das nur 20%. Also wir sind richtig gut darin, uns selbst klein zu reden. Aber Deutschland sind ja trotzdem immer nur ungefähr 80 Millionen. Europa, sagten Sie, natürlich deutlich mehr. Allerdings, wenn wir auf das politische System schauen in Europa, in Amerika sagt der Präsident, so und so wird es gemacht, bumm, so ist es. In Europa, da müssen erst alle wieder die Köpfe zusammenstecken, müssen sich streiten und finden am Ende möglicherweise doch keine Lösung. Ich weiß nicht, was heute noch passiert in Paris, aber ist das nicht ein Nachteil? Ja. Demokratie ist schwierig, Demokratie ist ist langsam, Demokratie ist frustrierend und anstrengend. Am Ende ist es aber die einzig nachhaltige Art, damit umzugehen. Und dass wir natürlich dann auch innerhalb von Europa, also nicht nur in unseren Ländern selbst, sondern auch zwischen den Ländern, extrem viel Energie in den Meinungsbildungsprozess investieren müssen. Dass wir hart daran arbeiten müssen, gemeinsame Positionen zu erarbeiten und dann auch zu verteidigen. Ja, natürlich ist es auf den ersten Blick ein Nachteil. Auf den zweiten Blick ist es aber, glaube ich, deutlich nachhaltiger als das Diktat von einer Person von oben. Und es funktioniert ja zugegebenermaßen relativ gut seit vielen Jahrzehnten. Herr Bühler, Sie sind ja ähnlich optimistisch, so wie ich Sie aus dem Podcast kenne, wie Herr Dr. Franke. Woher nehmen Sie denn möglicherweise die Hoffnung, dass das, was in Europa nun passieren muss, was sich in Europa ändern muss, dass das auch wirklich passiert? Naja, optimistisch, ich bezeichne es immer als zuversichtlich. Ich meine, wir reden lange Jahre schon darüber. Wir haben ja auch die Zeitenwende nicht erst 2022 begonnen, jedenfalls nicht in der Bundeswehr, sondern wir haben viel früher begonnen. Und eigentlich ist alles bekannt, was wir brauchen und was wir tun müssen. Wir müssen es nur endlich umsetzen und mit der notwendigen Geschwindigkeit auch umsetzen. Und das ist ja der Punkt, an dem die Bundeswehr auch heute leidet, in dem der Verteidigungsminister auch leidet. Ich meine, er hat ja genügend Vorschläge auf den Tisch gelegt, was die Wehrpflicht angeht, beziehungsweise die Auswahlwehrpflicht, muss ich besser sagen, und dass es da keine Verwechslungen gibt. Und was die Fähigkeiten angeht, die erworben werden müssen, was das auch kostet, also die Finanzierungsvorschläge und dergleichen mehr. Und das muss man jetzt schnell umsetzen und das erwarte ich auch. Und insofern ist der Weckruf, der jüngste Weckruf, vielleicht jetzt noch geeignet, dass man jetzt noch mehr tut und das Ganze auch noch schneller macht. Darf ich die Zuversicht von Ihnen beiden, Herr Müller und Herrn Franke, so interpretieren, dass Sie sich beide keine Sorgen machen um den politischen Zusammenhalt in der NATO? Vielleicht können Sie, Herr Müller, gleich nochmal weitermachen. Naja, also der politische Zusammenhalt, da differenzieren Sie jetzt die NATO ja richtigerweise, dass es einen militärischen Zusammenhalt gibt und auch einen politischen. Was den militärischen Zusammenhalt angeht, glaube ich, gibt es da keine, müssen wir uns da keine Sorgen machen, im Augenblick jedenfalls nicht. Der militärische Zusammenhalt funktioniert und das habe ich auch in München auch gespürt mit den im Gespräch mit den Generalen, auch aus, die heute in aktiver Verantwortung sind. Das funktioniert. Das hat es schon immer gegeben, dass wir politische Differenzen haben. Wenn ich erinnere, 2002, 2003, vor dem Irakkrieg, auch die Münchner Sicherheitskonferenz damals 2003, das war so ein Zeitpunkt, später nochmal bei Libyen. Und da hat der militärische Zusammenhalt nicht gelitten darunter und ist auch gut so, weil das Militär ja der Politik nachgeordnet ist und einen konstanten und sehr klar definierten Auftrag auch hat, was Abschreckung angeht, was Verteidigungsabschreckung angeht. Aber ich muss sagen, die politischen Differenzen, die es hier und da gibt, die müssen dann aber auch rasch überwunden werden, damit das der fehlende Zusammenhalt in der NATO, den man da dann hineininterpretieren kann, keine Auswirkungen hat auf die Funktionsfähigkeit der NATO, auf den militärischen Teil der NATO. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Franke? Also vielleicht nochmal zur Klarstellung, nur weil ich gesagt habe, dass wir nicht jedes Mal Schnappatmung bekommen müssen, wenn aus den USA Kritik oder Schwierigkeiten kommt, bedeutet es ja nicht, dass ich alles mittrage, alles unterstütze und bei allem gleichermaßen optimistisch bin. Wenn Sie aber darüber reden, wie es in der NATO weitergeht, dann möchte ich einfach den Punkt machen, dass wir nicht ohnmächtig sind. Wir haben unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten als Europäer. Wir können etwas tun und wir müssen etwas tun. Es gibt die Verteidigungspläne der NATO, und der General weiß das ganz genau, wo wir weit weg von dem sind, was wir als Deutschland und was auch viele andere europäische Mitgliedstaaten der NATO da eigentlich zugesagt haben. Ich glaube, selbst wenn sich die USA jetzt etwas mehr zurücknehmen in der NATO, kriegen wir anderen das hin. Es gibt 32 NATO-Mitgliedstaaten, da werden wir es gerade noch hinkriegen, hier und da den Rückzug, möglichen Rückzug von Amerikanern und Amerikanern aus gewissen Kommandostrukturen oder aus gewissen finanziellen Mechanismen zu kompensieren. Also an der Stelle bin ich weiterhin zuversichtlich. Das bedeutet nicht, dass ich bei allen innenpolitischen Entwicklungen in den USA oder außenpolitischen Plänen gleichermaßen zuversichtlich bin. In solchen Situationen tauchte dann in der Vergangenheit immer auch schon fast reflexartig der Gedanke einer europäischen Armee auf. War ja auch in diesem Zusammenhang wieder so. Was halten Sie von so einer Idee? Es kam ja auch in der Rede von Präsident Zelensky vor. Ich weiß nicht, ob wir uns einen Gefallen tun, diese Diskussion ständig wieder aufs Neue aufzuwärmen. Wir haben in der NATO grandiose Strukturen, die gilt es aus meiner Sicht zu stärken. Man kann sie auch ein bisschen europäisieren. Aber Parallelstrukturen aufzubauen, ist doch eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, wenn es darum geht, Geld effektiver und effizienter einzusetzen. Die europäische Armee leidet dann ja auch an ganz konkreten Themen wie, was spricht diese Armee jetzt für eine Sprache? Wie geht es mit den Briten weiter, die ja nicht in der EU sind, aber klar weiterhin europäisch sind? Wie gehen wir mit Kommandostrukturen um? Wer gibt denn eigentlich einen Einsatzbefehl? Welches Parlament gibt das Mandat frei? Also deswegen, ich würde von solchen Nebelkerzen jetzt mal absehen wollen und ganz konkret schauen, wo wir die aktuellen Strukturen verbessern können, weil das auch ein paar der Sorgen der Amerikaner ernst nehmen würde und dann dementsprechend auch die transatlantischen Beziehungen vielleicht reparieren oder gar retten könnte. Herr Bühler, Ihr Gedanke zur europäischen Armee? Ja, Nebelkerze, da kann ich nur zustimmen. Der Präsident Zelensky hat ja sehr viel Beifall bekommen, Herr Dr. Franke, nach seinem Vortrag oder gerade bei diesem Teil, wo die europäische Armee dort thematisiert hat. Ich sehe das genauso wie Sie. Jetzt eine europäische Armee aufstellen zu wollen, wäre die Unzeit. Das würde viel zu lange dauern. Außerdem sind die Grundlagen nicht da. Und um die Grundlagen zu verändern, nämlich die Verträge zu ändern, da ist nicht die Zeit dazu. Das sehe ich also nicht. Wir dürfen keine Doppelstrukturen aufbauen, das ohnehin nicht. Und wir haben eine funktionierende NATO und vor allen Dingen eine funktionierende NATO-Kommandostruktur auch, die auch erhalten bliebe, wenn es eine NATO 32-1 gäbe, was ich nicht erwarte. Aber ich will das nur mal so plakativ sagen. Die NATO besteht ja weiter mit 31 Nationen dann. Und sie kann nicht ersetzt werden durch eine europäische Armee. Also Abriss auf der einen Seite und Neubau dann gleich auf der anderen Seite. Das wird in dieser angespannten Sicherheitslage nicht funktionieren und nicht viel zu lange dauern, um sich dann auszuwirken. Zum Abschluss zunächst mal Herr Franke gefragt. Wir haben ja einiges jetzt gehört über Ihre Einstellung, über Ihre Wahrnehmung der Dinge. Also sind zuversichtlich, aber auch nicht unkritisch. Hat Ihre Zuversicht, Ihr Optimismus während dieser Konferenz irgendwie ein bisschen gelitten oder eher doch nicht? Ich glaube, was bei mir gestiegen ist, ist eher die Hoffnung, dass europäische Freundinnen und Freunde den Schuss gehört haben, die Dringlichkeit der Situation verstanden haben und die Handlungsoptionen klarer geworden sind. Es ist ja so, wir reden jetzt im Prinzip eigentlich nur über zwei Aspekte der diesjährigen Sicherheitskonferenz. Wir haben geredet über die Rede von J.D. Vance und wir haben jetzt gesprochen über die Rede von Präsident Zelensky. Es sind hunderte andere Reden gehalten worden. Es haben tausende bilaterale Gespräche stattgefunden. Es haben eine ganze Reihe an multilateralen Verhandlungsrunden stattgefunden. Ich habe durchaus viel Positives gesehen zu Themen wie der humanitären Situation im Sudan, zur Zukunft der Friedensmission in Haiti. Ich habe hier und da Annäherungen gesehen, auch innerhalb der Europäer zu dem Thema Venezuela. Wir haben viel gesprochen über den Schutz kritischer Infrastruktur. Wir haben viel gesprochen über das Thema Cybersicherheit. Wir haben viel gesprochen über das Thema der Sustainable Development Goals, Klimasicherheit und all diese anderen Themen, die jetzt natürlich überschattet werden von der Rede von J.D. Vance und auch etwas der Situation in der Ukraine. Wir haben viel über den Nahen und Mittleren Osten gesprochen. Wir haben über Gaza gesprochen, Syrien und andere Themen. Deswegen, also ich würde davor warnen, die Konferenz auf ein oder zwei Reden zu reduzieren. Am Ende gehe ich, so wie jedes Jahr, aus der Konferenz mit dem Gefühl, dass da schon viele Gespräche stattgefunden haben, die gewisse positive und konstruktive Wirkung in Zukunft haben werden. Und Herr Bühler, falls Sie im nächsten Jahr wieder zur Konferenz fahren wollten, mit einer gewissen Vorfreude oder denken Sie sich, oh mein Gott, was wird wohl dieses Jahr wieder passieren? Also ich glaube, ich war 18 Mal jetzt bei der Konferenz, das war meine 18. Konferenz und ich bin immer mit sehr viel Interesse und sehr viel Neugier dorthin gereist, insofern würde ich das nächstes Jahr auch so machen. Das ist insgesamt so, wie Dr. Franke es gerade geschildert hat, so habe ich auch die Konferenz wahrgenommen. Wir haben selbst ein Side-Event gemacht mit der Universität der Bundeswehr. Da ging es um ein ganz anderes Thema, nämlich um das Thema Bildung, um das Thema Bildung als Mittel zur Demokratiebildung und Festigung. Also auch solche Randthemen haben eine Rolle gespielt auf der Sicherheitskonferenz. Die anderen Themen, die Sie angefragt haben jetzt, die sind alle nicht schön. Das macht keine Freude, sowas zu hören. Das macht keine Freude, die Kommentare dann und die Reaktionen weltweit zu sehen. Aber vielleicht ist es gerade die Münchner Sicherheitskonferenz, auf der dann bestimmte Dinge klarer werden, auch durch die Kontroverse. Und dass man sich besinnt, auch hier in Europa, dass man einen Weg einschlagen muss, beziehungsweise ihn fortsetzen muss in Teilen, aber eben nur beschleunigter und nicht verhalten, so wie wir es zurzeit tun. Dann wäre es sicher sehr schön, wenn wir uns dann in der Runde vielleicht sogar in einem Jahr nach der Sicherheitskonferenz wieder treffen und dann mal Bilanz ziehen und schauen, was innerhalb dieses einen Jahres in Europa passiert ist. Vielen Dank, Benedikt Franke, CEO der Münchner Sicherheitskonferenz, und vielen Dank, Erhard Bühler. Danke, dass Sie beiden sich die Zeit genommen haben heute. Das also das Gespräch mit Benedikt Franke, CEO der Münchner Sicherheitskonferenz, und natürlich Erhard Bühler. Herr Bühler, gibt es da aus Ihrer Sicht noch was zu ergänzen? Ja, vielleicht ein Punkt, den wir so nicht diskutiert haben oder den Sie so nicht abgerufen haben, ist natürlich, man hört hier und da, dass Europa perspektivisch so stark, militärisch so stark werden muss wie die USA. Das will ich gerne kommentieren. Das macht keinen Sinn, da sich gegenseitig Konkurrenz zu machen. Das Dispositiv der NATO muss gemeinsam bestimmt werden und dann die Lasten gleichmäßig verteilt werden. Und dafür gibt es einen NATO-Planungsprozess. Auf den hat Dr. Franke gerade reflektiert, wenn er gesagt hat, die NATO-Planungen. Der Planungsprozess, der sich alle 5 Jahre wiederholt, und die Ergebnisse werden im nächsten Gipfel im Juni, im nächsten NATO-Gipfel in Den Haag diskutiert und dann auch entschieden. Und das wird dazu führen, dass der große Kuchen an militärischen Fähigkeiten neu verteilt werden wird. Und da werden wir in Europa und in Deutschland größere Lasten zu erwarten haben. Das, glaube ich, kann man sagen, denn die Amerikaner werden ihre militärischen Verpflichtungen erklärtermaßen etwas Richtung Indo-Pazifik verschieben. Dort haben sie eben auch Interessen und Verpflichtungen jenseits der NATO, und da wird es so sein, dass sie Fähigkeiten eben dorthin bringen müssen, die dann auch nichts mit der NATO zu tun haben. Und deshalb ist dieser große US-Beitrag nicht nur zu sehen für die NATO, sondern insgesamt für die Interessen und Verpflichtungen der Amerikaner. Okay, dann Punkt. Und dieses Kapitel, dann haben wir in München auch gesprochen mit Michael Vetter. Auch zu ihm können Sie sicher besser was sagen als ich. Also Herr Vetter ist der Generalleutnant für Dinge zuständig, die hier im Podcast eigentlich immer ein bisschen kurz kommen. Vor allem natürlich, weil wir uns ja derzeit noch im Wesentlichen mit dem Ukraine-Krieg beschäftigen. Obwohl das, wofür General Vetter zuständig ist, eigentlich ja mit jedem Tag wichtiger wird, ne? Ja, er ist für die Cyber- und Informationstechnik verantwortlich im Ministerium, plant also dort im Grunde genommen die Digitalisierung der Bundeswehr, und zwar von der Truppenebene bis hoch in die Kommandos und in das BMVG. Ein Prozess, der jetzt schon seit etwa 10 Jahren läuft, den Ministerin von der Leyen ja auch angestoßen hat und das mit einer ganz hohen Priorität versehen hat. Das sollte alles ganz schnell gehen. Es gab dann einen kleinen Einbruch in der, was die Geschwindigkeit angeht. Aber jetzt, nachdem das Geld tatsächlich nach dem 100 Milliarden Sondervermögen da war, da geht es doch jetzt sehr schnell, muss ich sagen. Schneller, als ich eigentlich erwartet habe. Okay, also hören wir rein in das Gespräch mit Generalleutnant Michael Vetter. Herr Vetter, ist sicher nicht Ihre erste Sicherheitskonferenz. Nun ist ja im Vorfeld einiges passiert, also Stichworte US-Präsidentschaftswahl, Donald Trump, nun hier auch auf der Konferenz. Hier ist sicher der Punkt, die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance. Mal abseits der öffentlich empörten Reaktion, nehmen Sie denn wahr, dass diese Konferenz dann doch ein bisschen anders ist als die in früheren Jahren? Sie waren ja sicher schon ein paar Mal da. Zunächst mal schönen guten Morgen und danke, dass ich bei Ihnen sein kann. Ich glaube schon, dass die in einer gewissen Hinsicht besonders war. Wenn ich vor 2 Jahren zurückdenke, relativ 1 Jahr nach dem Krieg in der Ukraine, insgesamt ein Gefühl des Optimismus und der Zuversicht, weil die Ukraine sich sehr gut geschlagen hat, in Anführungszeichen, weil die Ukraine den russischen Angriff widerstanden hat. Letztes Jahr eher etwas depressive Stimmung, weil unter anderem auch die ukrainische Offensive nicht die Erfolge gezeigt hat, die man sich vielleicht gewünscht hätte. Und dieses Jahr kann man es vielleicht ein Stück weit auch mit Disruption bezeichnen, was da passiert. Und die Frage, ob es den politischen Westen so mit dem Bild, mit dem zum Beispiel ich groß geworden bin, ob es diesen politischen Westen so noch gibt oder ob jetzt hier Dinge sich deutlich ändern. Und natürlich für die Europäer die Frage, wie positioniert man sich? Vielleicht noch ein letzter Satz. Wenig Verständnis habe ich persönlich als Staatsbürger, wenn jetzt wieder gesagt wird, dass das der Wake-up-Call, der Weckruf für die Europäer sein muss. Denn dieser Weckruf, der ist schon seit diversen Jahren vernehmbar. Insofern ist es jetzt Zeit zu handeln. Wie haben Sie denn die Rede von J.D. Vance empfunden? Das ist eine gute Frage. Ich fand sie ein Stück weit bizarr. Denn ich glaube, wir alle haben eine Rede erwartet, wo er zumindest auf die sicherheitspolitische Situation eingeht, wo er den Europäern sicherlich nicht zu Unrecht ins Stammbuch schreiben wird, dass sie mehr zu tun haben für die kollektive Verteidigung. Die Nachhilfestunde in Demokratie fanden wir, glaube ich, alle etwas überraschend und nicht erwartbar. Und dann die Rede des chinesischen Außenministers. Also wenn wir mal weglassen, was schwer ist, denke ich mir, was die Chinesen tun. Ne? Verbal scheint der Chinese dann doch den eher richtigen Ton getroffen zu haben. Zumindest also einen besseren Ton als Vance, oder? Naja, China ist eigentlich traditionell gut, auf der einen Seite die richtigen Formulierungen zu treffen, die in Richtung Multilateralismus, Arbeiten an gemeinsamer Sicherheit, Kooperation gehen. Das faktische Handeln der chinesischen Regierung sieht aber eben anders aus. Und da müssen wir nur die Entwicklung im südchinesischen Meer uns betrachten. Also insofern, glaube ich, müssen wir jetzt schon aufpassen, dass wir nicht sagen, auch nach der Rede des chinesischen Außenministers ist China vielleicht die Alternative für uns. Das wird es mit Sicherheit nicht sein. Also die Ablage zwischen dem, wie die chinesische Regierung offiziell kommuniziert, und das, was sie aber dann praktisch tut, die ist schon signifikant. Also da sollten wir uns jetzt keinen falschen Illusionen hingeben. China, vielleicht noch ein letzter Satz, ist natürlich insofern eine Herausforderung, weil natürlich China weiter unser wirtschaftlicher Partner sein wird. China ist gleichzeitig aber auch ein großer Wettbewerber, auch für unsere europäische Wirtschaften und Industrien. China ist systemischer Rivale. Das chinesische Gesellschaftsbild unterscheidet sich drastisch von unserem. Und wenn ich jetzt auf das Thema Cyber- und Informationsraum schaue, ist China eben auch ein Gegner, weil China, sei es über Spionage, Desinformation, aber auch Cyberaktivitäten, durchaus nicht kooperativ, sondern als Gegner auftritt. Und wie gehen wir jetzt mit einem so großen, mächtigen Land um, das zeitgleich Partner, Rivale und Gegner ist? Das ist, glaube ich, die Herausforderung für die internationale Politik und auch natürlich für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben im Podcast nicht nur einmal von General Bühler gehört, wie groß sein Vertrauen in die US-Gesellschaft ist und in die transatlantischen Beziehungen. Herr Bühler ist ja auch anwesend, sitzt uns gegenüber. Ich will Sie jetzt gar nicht ausführlich fragen, weil wir reden nachher nochmal drüber. Das Vertrauen ist aber, Herr Bühler, bei Ihnen trotzdem noch da? Also ich bin da ein bisschen gespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite bleibe ich natürlich bei meiner Auffassung, weil ich da geprägt bin von langjähriger Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Auf der anderen Seite, das, was hier passiert ist, ist schon disruptiv, wie General Vetter es gerade gesagt hat. Und Es gab selten eine Sicherheitskonferenz, in der so eine Kontroverse öffentlich ausgetragen worden ist. Es war immer schon, wenn ich so die letzten 20 Jahre zurückdenke, die Sicherheitskonferenzen, da waren immer Kontroversen, da war immer auch Streit, da ging es um Afghanistan, da ging es um Irak beispielsweise ganz herausragend im Jahr 2002 und 2003. Aber das, was wir hier erlebt haben, ist schon eine Besonderheit. Insofern bin ich da etwas gespalten im Augenblick, aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir das in irgendeiner Art und Weise wieder auf die Spur bekommen und bekommen müssen, denn Amerika wird unser Partner bleiben müssen, auch wenn wir, da stimme ich durchaus zu, was General Vetter gesagt hat, dass wir die europäische Säule da stärken müssen. Ja. Sie sehen das gleich oder ähnlich oder haben Sie ein bisschen mehr oder vielleicht sogar weniger Vertrauen als Herr Bühler, Herr Vetter? Ich teile die Ansicht von General Bühler. Ich kann mich noch gut an die Sicherheitskonferenz vor dem Zweiten Golfkrieg erinnern, wo Joschka Fischer am Podium stand und zum damaligen amerikanischen Verteidigungsminister Rumsfeld entgegenschmelte: Sorry, I'm not convinced, was das Thema Massenvernichtungswaffen in irakischen Händen anschaute. Aber man hat gesehen, dass insbesondere in der zweiten Präsidentschaft von Präsident Bush die Beziehungen zu Europa doch wieder deutlich besser geworden sind. Und auch die erste Präsidentschaft von Präsident Trump hat ja nicht dazu geführt, dass das transatlantische Band zerbrochen ist. Wenn ich die Militärkooperation anschaue, die hat eigentlich überhaupt keinen Schaden genommen. Wir haben mit unseren amerikanischen Kameraden eigentlich durchgängig gut und vertrauensvoll weitergearbeitet. Das gibt mir insofern schon Zuversicht, dass das sicherlich disruptive Ereignisse sind, dass sie aber vielleicht das transatlantische Band nicht komplett zerrütten werden. Aber ich glaube, es kommt jetzt auf beiden Seiten des Atlantiks darauf an, dass die Zivilgesellschaften, die Thinktanks, die Mill-to-Mill-Kooperation, dass wir uns eng miteinander austauschen, um eben auch der amerikanischen Administration klarzumachen, was ihr komparativer Vorteil ist, wenn sie mit den Europäern weiter eng zusammenarbeiten. Denn das Ganze ist ja kein Nullsummenspiel in der Politik. Und auch Amerika kann es sich aus meiner Sicht nicht erlauben, als Insel alleine auf der Welt zu sein. Denn auch Amerika braucht Freunde und Partner in der Welt, wenn es seine und in Teilen ja auch unsere Interessen, wenn mit Blick auf freie, liberale Demokratien, diese Interessen eben auch durchzusetzen. Herr Vetter, kommen wir mal zu Ihrem Fachgebiet. Es gibt ja seit, ich glaube, 2024 den Cyber- und Informationsraum als eigene Teilstreitkraft. Drei Buchstaben, CIR. Ich glaube, Sie sprechen es CIR aus, ne? Und Sie sind der Abteilungsleiter Cyber- und Informationstechnik, abgekürzt CIT. Was ist Ihre Aufgabe genau? Vielleicht ein Satz: Der Cyber-Informationsraum wurde 2017 neu aufgestellt. Damals hieß das auch militärischer Organisationsbereich. Ein wunderbarer Begriff, der leicht über die Lippen geht. Und mit den Strukturreformen, die Minister Pistorius im letzten Jahr angeordnet hat, ist die Bundeswehr de facto auf 4 Teilstreitkräfte im Kern ausgerichtet worden. Und diese 4 Teilstreitkräfte decken eben die militärischen Dimensionen, also die Dimensionen, in denen Streitkräfte eingesetzt werden, Land, Luft, See, Weltraum und den Cyber-Informationsraum ab, sodass wir jetzt eben die Luftwaffe, das Heer, die Marine und den Cyber-Informationsraum als Teilstreitkräfte haben. Die Abteilung Cyber-Informationstechnik im Bundesministerium der Verteidigung hat zwar sehr viele Schnittmengen mit dem CIR, mit dem Cyber-Informationsraum, aber es ist jetzt nicht so, dass ich quasi die ministerielle Fachabteilung für diese Teilstreitkraft bin, sondern ich schaue querschnittlich über die gesamte Bundeswehr und mein Aufgabenportfolio ist im Prinzip solche Fragen wie die Planung und Bereitstellung von IT-Services für die Bundeswehr, also von der Bürokommunikation über Applikationen im Bereich SAP bis hin zu militärischen Gefechtsführungssystemen und Kommunikationssystemen. Meine Aufgabe ist, den Bereich Cybersicherheit und Cyberpolitik als Vertreter des Verteidigungsministeriums sowohl in Berlin auf der Regierungsebene zu vertreten, wie auch in den entsprechenden internationalen Gremien bei NATO, EU, teilweise auch bei den Vereinten Nationen. Meine Abteilung hat im Ministerium die Federführung für alle Fragen der Anwendung von künstlicher Intelligenz und Datenmanagement. Wir sind verantwortlich für die Bereitstellung von sogenannten Geoinformationen. Das sind 18 wissenschaftliche Disziplinen, die die Bundeswehr in einem Fachdienst zusammengeführt hat, sind für den Bereich Cybersicherheit und Informationssicherheit verantwortlich. Und wir haben die sogenannte strategische Steuerung über 2 bundeseigene Gesellschaften. Das eine ist die BWI, unser IT-Systemhaus mit fast 7.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von ungefähr 2 Milliarden Euro. Und das andere etwas kleiner, die Cyberagentur am Standort Halle, die als GmbH organisiert ist und wo wir zusammen mit dem Innenministerium quasi die ministerielle Fachaufsicht haben und darauf schauen, dass die Programme dort planmäßig laufen. Also Sie haben selber weniger mit Computern zu tun oder doch ein bisschen mehr und machen das, weil Sie, keine Ahnung, schon in jungen Jahren immer mit Amiga oder Commodore-Rechnern irgendwie zu tun haben wollten, gespielt haben? Also in der Rolle als Chief Information Officer habe ich ziemlich viel mit Computern zu tun, weil ich quasi die Bundeswehr auch mit den entsprechenden Computern ausstatte. Jetzt bin ich nicht der klassische IT-Nerd. Natürlich hatten wir alle relativ früh Computer. Ich weiß, als ich nach der Universität in meine erste Truppenverwendung ging, hat man auch Magnetbänder und schwarze Bildschirme mit grünen Buchstaben. Aber schon damals war es klar, ich habe damals in der Luftwaffe begonnen, dass moderne Luftstreitkräfte nur funktionieren, wenn auch die entsprechende informationstechnische Anbindung, Vernetzung und die Klarheit über die Daten vorhanden sind. Also die Hardware war alt, die Software hatte eine begrenzte Leistungsfähigkeit, die Rechenleistung war begrenzt, aber die Ideen waren schon klar, dass man moderne, auch hochtechnisierte Streitkräfte nur dann erfolgreich führen kann, wenn man Transparenz hat, wenn man die Daten im Griff hat und wenn man Informationen schnell austauschen kann. In Bezug auf die, ich sag mal, herkömmlichen Teilstreitkräfte, da kann man ja schnell sozusagen anhand der vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Ausrüstung zumindest ahnen, wie es um die Fähigkeiten der Bundeswehr bestellt ist. Im Punkt der Cyber- und Informationstechnik ist das nicht ganz so einfach. Vor 3 Jahren hat der Heeresinspekteur ja davon gesprochen, das berühmte Zitat, also wir stehen ja mehr oder weniger blank da, die Bundeswehr. Wie sieht es denn speziell in Ihrer Teilstreitkraft aus? Ich glaube, man muss die Frage in 2 Teilen beantworten. Ich habe ja, den Blick über die gesamte Bundeswehr. Da ist es so, dass wir natürlich, wie in den klassischen Teilstreitkräften auch in den letzten 25 Jahren, durch die Reduzierung und Schrumpfung genau in diesem Bereich Digitalisierung und Vernetzung zu wenig getan haben. Wir haben da Defizite. Die gute Nachricht ist, über das Sondervermögen, also über die 100 Milliarden Euro, die wir zusätzlich bekommen haben, investieren wir fast 25%, also in Summe waren es 22 Milliarden Euro, genau in diese Fragen Führungsfähigkeit und Digitalisierung. Und hier werden wir in den nächsten Jahren erhebliche Vorteile sehen. Wir haben die wesentlichen Verträge erfolgreich mit Unterstützung des Deutschen Bundestages unterzeichnen können. Und wir werden es jetzt schaffen, bis zum Jahr 2027 eine erste Division des Heeres, das sind so 15.000 bis 20.000 Soldaten, tatsächlich komplett durchzudigitalisieren. Also auch die Plattformen, die Panzer, die Fahrzeuge, die Geschütze, die Gefechtsstände digital zu vernetzen. Wir werden zum Ende des Jahrzehnts moderne geostationäre Kommunikationssatelliten im Orbit haben, die uns wirklich souveräne Handlungsmöglichkeiten erlauben. Wir werden beginnend ab diesem Jahr moderne cloudfähige Rechenzentren der Bundeswehr zur Verfügung stellen. Und zwar nicht, indem wir selbst Rechenzentren bauen, sondern indem wir uns Rechenzentrum as a Service durch unseren Dienstleister, die BWI, bereitstellen lassen. Und wir haben jetzt Ende Januar in der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages mit Sitzung des Haushaltsausschusses noch einen Vertrag über das sogenannte Wide Area Network schließen können, wo wir, General Bühler kennt das noch aus seiner Zeit, quasi die Richtfunkfähigkeiten der Bundeswehr wieder aufbauen, damit wir auch unabhängig vom Satelliten tatsächlich Kommunikations- und Datenübertragungsmöglichkeiten haben. Damit wird die Bundeswehr in die Lage versetzt, sogenannte Multi-Domain Operations zu führen und an solchen Operationen teilzuhaben. Und damit bringen wir die Streitkräfte tatsächlich ins digitale Zeitalter. Das ist eine Riesenaufgabe, aber wir sind sehr gut vorangekommen. Sie haben jetzt ein paar Dinge genannt. Vielleicht können wir noch mal 1-2 Sachen rausgreifen. Gibt es bei Ihrer Teilstreitkraft Dinge, wo Ihnen andere Kollegen aus anderen Ländern möglicherweise auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, das hätten wir auch gerne. Also da sind wir jetzt neidisch auf Sie. Und gibt es andersrum Dinge, wo Sie sagen, also, das hätten wir eigentlich auch gern? Wenn ich es auf den Punkt bringen kann, wo wir sehr gut vorangekommen sind und wo unsere alliierten Freunde und Partner durchaus schauen, was die Deutschen dort machen, ist das gesamte Thema der Cloud. Jetzt ist es für Militär durchaus schwierig, tatsächlich auf eine Public Cloud zu gehen, also auf die Microsoft Cloud oder auf die Amazon Cloud zu gehen, aus mehreren Gründen. Zum einen brauchen wir unsere Daten souverän geschützt in verschiedenen Domänen, bis hin zu Deutsch Geheim oder Native Secret. Und zum anderen müssen wir uns auch gewahr werden, dass in den Public Cloud Applikationen die Daten irgendwo in der Welt liegen und wir eben im Zweifelsfall nicht sicher sein können, dass nicht vielleicht auch Daten abfließen. Also brauche ich als für die Bundeswehr eine souveräne Cloud. Die haben wir, das nennt sich die Private Cloud der Bundeswehr. Wir haben also eine Cloud-Infrastruktur aufgebaut in unseren Rechenzentren. Die ist jetzt auch schon zertifiziert für die sogenannte Domäne VS nur für den Dienstgebrauch. Das heißt, wir können dort Daten speichern und verarbeiten, die eben nicht öffentlich zugänglich sein können. Und wir sind die Ersten, nicht nur in Deutschland, aber wir sind die Ersten, die tatsächlich diese VS-NFD-Cloud lauffähig haben. Wir werden auf diese Cloud jetzt zunehmend Services bringen. Und in der NATO fängt jetzt genau die Diskussion an, wie zukünftige Cloud-Architekturen aussehen. Und da sind wir Deutsche eigentlich sehr gut aufgestellt. Mit den anderen Investitionen, diese 22 Milliarden Euro, auch da werden wir von unseren Partnern jetzt interessiert beobachtet, weil die natürlich fast alle Streitkräfte jetzt daran stehen, ihre veraltete Kommunikationstechnik zu modernisieren. Und natürlich schauen die auch, was die Deutschen mit ihren Lösungen machen und wie das denn so bei den Deutschen funktioniert. Also da gibt es durchaus Interesse an unseren Aktivitäten. Natürlich ist es auch so, dass man nicht den Philosopher's Stone alleine hat. Wir gucken natürlich auch, was bei unseren Alliierten sehr gut läuft. Ich hatte gerade ein Gespräch mit schwedischen Vertretern, die sehr auch stark in den Bereich Software-Defined Defense gehen und tatsächlich schauen, wie sie ihre Plattform über Software ertüchtigen. Und genau dieses Thema bearbeiten wir auch in Deutschland und versuchen auch mit unseren Partnern in Richtung Best Practices zu schauen, wo kann man sich Dinge abschauen, wo funktionieren Dinge und wie können wir das dann auch in unserem deutschen System übertragen und funktionsfähig machen. Vielleicht kann ich an dieser Stelle mal eine Frage eines Hörers einfügen, die uns erreicht hat, während wir auf der Sicherheitskonferenz in München sind. Wenn wir Sie, Herr Vetter, schon mal da haben. Die Frage, die kommt von Max Grieshuber aus Germering. Das ist eigentlich quasi hier in München um die Ecke. Ich zitiere mal kurz. Welche Erkenntnisse hat die Bundeswehr zur gezielten Nutzung von Social-Media-Algorithmen, Bots, Dark Patterns oder ähnlichen Methoden zur Destabilisierung Deutschlands, insbesondere im Hinblick auf die Radikalisierung potenzieller Gefährder und die Beeinflussung des öffentlichen Diskurses? Und dann geht es noch weiter in der Mail. Wie gut ist Deutschland darauf vorbereitet, solche Einflussnahmen zu erkennen und abzuwehren? Welche militärstrategischen Maßnahmen stärken die Widerstandsfähigkeit sowohl des Einzelnen als auch der Gesellschaft gegen Cyberangriffe? Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf, um Radikalisierung und Destabilisierung noch effektiver entgegenzuwirken? Zitat Ende. Ja, das ist eine sehr gute, aber auch sehr mächtige Frage. Denn ich sage mal, wir könnten jetzt sicherlich 2 Stunden sehr detailliert über die Rahmenbedingungen sprechen. Es ist aber sehr relevant, was der Hörer fragt, denn wir sehen ja, dass diese äußere Einflussnahme auf die Meinungsbildung nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch in unseren Nachbarstaaten durchaus zunimmt und dass neben den klassischen Cyberangriffen, also solche sogenannte DDoS-Attacken, um Netzwerke lahmzulegen oder Ransomware-Attacken, um Daten zu verschlüsseln und gegen Lösegeld wieder freizugeben, dass diese hybriden Maßnahmen zur Beeinflussung von Meinungen durchaus zunehmen. Und klar ist auch, mit Blick auf Technologie und insbesondere die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz heute schon bietet, Stichwort Fakes, dass diese technologischen Möglichkeiten auch von Akteuren genutzt werden, die eben gezielt die Meinung in der Bundesrepublik Deutschland beeinflussen. Jetzt muss man vielleicht von vornherein sagen, es ist jetzt nicht die einzelne Fake News, die disruptive Wirkung erzeugt, sondern das Hauptziel dieser Akteure ist generell Unsicherheit und das Vertrauen, die Glaubwürdigkeit in unsere Institutionen zu untermauern. Wenn Sie falsche Nachrichten oft genug und wiederholt darstellen, dann soll ein Klima der Unsicherheit erzeugt werden, sodass man dann irgendwann auch den Nachrichten, die wir so alle täglich konsumieren, nicht mehr glaubt oder diese hinterfragt. Und damit sind sie in der Phase, wo sie natürlich Gerüchten Tür und Tor öffnen und das kann dann Meinungen nachhaltig negativ beeinflussen. Mit Blick auf die Bundeswehr muss man sagen, das ist keine Aufgabe in Deutschland, die die Bundeswehr federführend macht. Der Auftrag der Bundeswehr in diesem Umfeld ist quasi, die eigenen Bereiche zu schützen. Die Frage der hybriden Beeinflussung Deutschlands ist eine Frage, die federführend bei den Innenbehörden liegt, also bei den Verfassungsschutzämtern insbesondere, die auch über entsprechende Möglichkeiten verfügen, diese Beeinflussung über soziale Medien, über Bots, über Fake-Accounts zu monitoren, zu überprüfen und die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Was hilft dagegen? Neben der Kontrolle, neben den technischen Möglichkeiten Fakes zu identifizieren, Fakes zu demaskieren und auch öffentlich zu kommunizieren, ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Resilienz unserer Gesellschaft. Also den Menschen klarzumachen, nicht auf jede Meinung, die irgendwo in sozialen Medien auftaucht und geteilt wird, sofort aufzuspringen, sondern vielleicht neben dieser Meinung, dem Post bei Facebook, dem Post auf X, vielleicht auch mal in der Zeitung zu schauen, die Nachrichten zu schauen, also mehrere Quellen zu nehmen und sich dann die eigene Meinung zu bilden. Das Gleiche gilt übrigens auch im Cyberbereich. Natürlich können Sie technisch sehr viel tun, um Ihre Systeme gegen Cyberangriffe zu schützen. Aber die First Line of Defense, also die erste Verteidigungslinie, ist immer noch der Mensch. Und je risikobewusster der Mensch im Cyberraum agiert, und das gilt sowohl auf die Frage, klicke ich jetzt den Link, der mir bei der E-Mail präsentiert wird und habe unter Umständen einen schweren Fehler gemacht, oder glaube ich denn dieser einzelnen Meldung, die irgendwo auf X auftaucht, wenn man da mit einem gesunden Risikobewusstsein rangeht, ist schon ganz viel getan und das trägt dann auch insgesamt zur Resilienz unserer Gesellschaft und zur Funktionsfähigkeit unserer Demokratie bei. Aber für die Bundeswehr, wie gesagt, unser Schwerpunkt ist hier die eigene Truppe und gegen hybride Bedrohungen in Deutschland ist insbesondere der Bereich der Innenministerien mit den Verfassungsschutzämtern in der Federführung. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir haben ja auch immer nur Slots hier, in denen wir in solchen Räumen sein können, wo man ein bisschen Ruhe hat. Und wir müssen auch langsam zu Ende kommen, weil Sie ja auch weiter müssen, Herr Vetter. Aber eine letzte Frage will ich noch versuchen und hoffe, dass ich da nicht ein ganz großes Fass aufmache. Wie können Sie denn eigentlich sicherstellen, dass Ihr Bereich, also bei den Fähigkeiten, immer auf dem aktuell notwendigen Stand ist? Also gerade bei Cyber und IT muss ja das Tempo doch ein ungeheuer großes sein. Das ist ja damit also nicht getan, also wie beim Heer, also ein Leopard 2 nach ein paar Jahren mit einem Update zu versehen. Ihr Bereich muss ja viel schneller reagieren. Was heute noch modern ist, das kann ja durchaus in Monaten schon veraltet sein. Wie machen Sie das? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Der Leopard ist übrigens ein gutes Beispiel. So eine Plattform, so ein Leopard oder auch eine Fregatte, die haben im Schnitt eine Lebensdauer von 4 bis 5 Jahrzehnten. Die Hardware auf so einem Leopard, also der Turm, der Motor, die Kanone, die halten 5 bis 10 Jahre. Aber so ein Leopard ist zukünftig eine digitale Plattform. Und die Software auf dieser digitalen Plattform, die hält unter Umständen 4 Wochen. Also müssen wir in der Bundeswehr insgesamt organisatorisch uns so aufstellen, dass wir diese kontinuierliche Softwareentwicklung, Weiterentwicklung, das Deployment, also das Ausrollen dieser Software hinbekommen. Wir nennen das Software-Defined Defense und bereiten uns gerade darauf vor, in diesem Bereich uns deutlich stärker zu engagieren, weil eins ist auch klar, viele Fähigkeiten, die Waffensysteme über ihre Lebenszeit modern halten, werden in Zukunft über Software auszurollen sein. Für den Bereich der Cybersicherheit sind wir insofern gut aufgestellt, weil wir zum einen sehr leistungsfähige Informations- und Cybersicherheitsorganisationen in der Bundeswehr haben. Wir gehören damit zu den besten Organisationen, die es in Deutschland gibt. Und natürlich haben wir Mechanismen, um immer die aktuellen Software-Patchstände in unseren Systemen zu verarbeiten, die sicherstellen, dass wir die letzten Informationen hinsichtlich Schadsoftwaren dort verarbeiten können. Das wird aber nicht reichen. Also die sogenannte Perimeterverteidigung, dass sie quasi schauen, dass keiner von außen in ihr System reinkommt, das wird in Zukunft nicht mehr ausreichen. Also sind wir gerade dabei, unser System in eine sogenannte Zero-Trust-Umgebung weiterzuentwickeln, wo also jeder, der in diesem System drin ist, zunächst einmal gegenüber dem System nachweisen muss, dass er auch wirklich der ist, der vorgibt zu sein und dann über entsprechende Rechte, Rollen und Privilegien die Dinge nutzen kann, die im System für seine Sicherheitsstufe freigegeben worden sind. Das ist eine große Aufgabe, wir sind aber ganz gut unterwegs. Sind wir 100% sicher? Nein, das ist keiner. Aber mit Blick auf das Risikobewusstsein, mit Blick auf die technischen Voraussetzungen und die Möglichkeiten, die wir dann auch haben, gegen Angriffe zu wirken, denke ich schon, dass die Bundeswehr gut aufgestellt ist. Okay, Dankeschön, Generalleutnant Michael Vetter. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Danke, dass ich hier sein konnte. Das Interview mit Generalleutnant Michael Vetter. Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Vielleicht von mir noch eine kleine Geschichte am Rande, bei der sich ja auch irgendwie am Ende Kreise schließen, Herr Bühler, aber gleich dazu mehr. Vor dem Aufbruch nach München, da haben wir eine Mail bekommen von Sebastian Zech. Der Inhalt ist ganz grob mit meinen Worten mal, also hallo Herr Deisinger, ich bin gerade dabei, hier in München das Pressezentrum für die Sicherheitskonferenz aufzubauen. Wenn Sie dann hier sind und irgendwas brauchen, dann sagen Sie mir, ich tue, was ich kann. Also tolles Angebot. Herzlich danke nochmal von dieser Stelle. Und natürlich bin ich dort auf ihn zugegangen. Wir haben uns unterhalten und er hatte auch eine Geschichte zu erzählen. Ja, es ging um brandschutztechnische Ausrüstung für die Feuerwehren in der Ukraine und ein anderer Gesprächspartner, den Sie im Podcast hatten, hat erklärt, dass die Feuerwehren dort recht knapp sind am Material. Und in meinem Betrieb ist es so, dass wir viel brandschutztechnische Ausrüstung im Schwerpunkt Feuerlöscher turnusmäßig aussortieren müssen. Dieses Material ist immer noch intakt und gut und nur durch diesen Podcast ist mir dann die Idee gekommen, dass das eigentlich nicht richtig ist, das Material entsprechend zu entsorgen und zu vernichten, sondern das möglicherweise woanders noch sinnvollen Nutzen finden kann. Sie wollten damals Kontakt zu Familie Gras, aber Sie haben das Problem mit den Feuerlöschern zwischenzeitlich denn anderweitig gelöst, ne? Ja, ich wollte mich in erster Linie bei der Familie Gras informieren, wie das denn läuft logistisch, wie man was hinbringt und wie konkret der Bedarf ist. Um ehrlich zu sein, hatte ich geplant, mich selber in Laster zu hocken und das einfach dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird. Aber den Zahn hat mir die Frau Gras sehr schnell gezogen, dass das so nicht funktioniert, schon wegen den Grenzübertritten und Zolldingen und so weiter. Und dann hat sich zufällig ergeben, dass es auch bei uns in der Region im Raum Ingolstadt eine Hilfsorganisation für die Ukraine tätig ist, die regelmäßig Transporte durchführt und die kommt jetzt in Kürze bei uns vorbei und holt ungefähr 10 Paletten Material ab und nimmt das mit und damit, glaube ich, ist allen geholfen. Das heißt, das ist ja keine einmalige Sache, ne? Weil es fallen ja immer wieder Feuerlöscher an, die bei Ihnen abgegeben werden. Das geht dann fortlaufend? Ich weiß natürlich nicht, wie lange der Krieg noch dauert. Mein Wunsch wäre, dass das die erste und letzte Lieferung wäre. Aber Sie haben natürlich recht, bei uns fällt immer wieder Material an. Und solange dort Bedarf besteht, stelle ich das jederzeit natürlich gerne zur Verfügung. Ich finde es auch deswegen interessant, weil das kann ja sicher vielen so gehen. Ne? Also, dass man erst so eine Art Stein des Anstoßes braucht und dann, weil man selber den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und dann denkt irgendwie, Mensch, das kann ja sozusagen auch, ich kann da ja auch was tun. Das ist richtig und ich habe erst vor wenigen Tagen mitbekommen, dass auch so ein Brandschutzdachverband, dem wir angehören, dieses Thema aufgenommen hat und dazu eine Stellungnahme abgegeben hat, aber die betrifft natürlich in erster Linie wieder sicherheitstechnische Vorgaben, Haftungsthemen und so weiter und den Hinweis, dass natürlich, aber das ist ja selbstverständlich, man eine solche Hilfslieferung nicht zu nutzen hat, um Müll zu entsorgen, das ist ja klar, sondern dass nur funktionstüchtiges Material abgegeben werden soll. Insofern, das war mir alles im Vorfeld schon klar und das machen wir natürlich auch so. Wir sitzen hier im Medienzentrum oder Pressezentrum der Sicherheitskonferenz. Sie sind dafür zuständig, das ganze Ding zu betreiben, aufzubauen und dann am Ende wieder abzubauen? Ja, das ist jetzt ein Zufall, dass wir hier zwei Berührungspunkte miteinander haben. Ich bin Reserveoffizier und arbeite für die Münchner Sicherheitskonferenz, werde dazu jedes Jahr eingezogen und meine Aufgabe ist es in der Tat, dieses Pressezentrum, in dem aktuell knapp 1000 Journalisten sitzen und in die ganze Welt berichten über die Sicherheitskonferenz, dieses Pressezentrum zu planen, aufzubauen, zu betreiben und zum Schluss auch wieder abzubauen, denn das ist hier ein mobiles Gebäude im Innenhof, im Kaiserhof der Residenz in München. Der Abbau, beziehungsweise der Aufbau erstmal, wie lange dauert das eigentlich? Also das ist ja ein Riesending, es ist ja wirklich ein extra Gebäude, zwar aus mobilen Teilen, aber das muss ja erstmal gemacht werden. Ja, der Aufbau des Gebäudes dauert eine Woche. Eine weitere Woche braucht die Ausstattung des Gebäudes mit seinem Innenleben, damit die 1000 Journalisten ihre Arbeitsplätze finden und die ganze Technik entsprechend da ist. Der Abbau geht schneller, eine Woche, und so dass die reine Arbeit hier am Platz mit 3 Wochen erledigt ist. Und dann geht es jetzt quasi danach wieder für Sie zurück ins zivile Leben? Genau, ich gehe wieder zurück in meinen Betrieb, beende meine Wehrübung, bis wahrscheinlich ich im Herbst nächsten Jahres wieder entsprechend eingezogen werde, um fürs nächste Jahr zu planen und anzufangen. Und wenn ich das noch fragen darf, mit welchem Gefühl gehen Sie in diesem Jahr sozusagen zurück? Es ist ja dann doch hier einiges passiert auf der Sicherheitskonferenz. Sie werden ja sicher auch die Rede von J.D. Vance mitbekommen haben, dem US-Vizepräsidenten. Also für mich Ganz subjektiv ist es natürlich so, dass alle Mitarbeiter hier bei der Sicherheitskonferenz Überzeugungstäter sind und mit großem Enthusiasmus dabei sind und hoffen, hier durch die Bereitstellung dieser Plattform für die Politiker wirklich was bewegen zu können. Leider werden diese Hoffnungen aber häufig gebremst, ja? Und es liegt leider nicht das Ergebnis auf dem Tisch, das wir uns alle gewünscht hätten. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Beitrag des US-Vizepräsidenten gestern nicht wirklich hilfreich für die ganze Sache war. Bin auch etwas verwundert, wie jemand aus einem Land, wo man gerade das Kapitol hat stürmen lassen und die Täter entsprechend freispricht, uns Vorträge über Demokratie hält. Das verstehe ich nicht ganz. Aber gut, ich glaube, alleine, dass wir hier die Plattform bieten, dass sich diejenigen, die wollen, enger abstimmen können und wirksamere Maßnahmen beschließen können, als das bisher der Fall war, ist schon die ganze Mühe wert. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für diese Sicherheitskonferenz einmal im Jahr und danke, dass Sie Zeit für uns hatten heute. Bitte, sehr gerne, es war mir ein Vergnügen. Sebastian Zech war das also, den ich auch auf der Sicherheitskonferenz in München getroffen habe. Und ich soll Sie, Herr Bühler, auch grüßen von ihm. Das will ich auch gerne öffentlich tun. Er hat mir erzählt, er hat unter Ihnen mal gedient, als Sie noch Divisionskommandeur waren in Sigmaringen, glaube ich, ne? Und er war wohl Presseoffizier und sie beide mussten irgendeinen Skandal bei den Gebirgsjägern in Mittenwald bewältigen. An den werden Sie sich ja auch noch erinnern und ich will Sie aber nicht ausführlich dazu fragen, keine Sorge. Diese Geschichte, ja, das war, am, ja, muss gewesen sein im Winter von 2009 auf 2010, da war ich gerade neu Divisionskommandeur. Gut, da gab es ein paar Soldaten, die Mannschaftssoldaten, die so stolz waren auf den Hochbergszug, dass sie sich selbst so ein Ritual auferlegt haben, wenn sie in den Hochgebirgszug aufgenommen worden sind. Also das sind die Spitzengebirgsjäger, ja. Wirklich durchtrainierte und leistungsfähige Hochgebirgssoldaten. Diese Rituale kamen an die Öffentlichkeit. Es war ausgerechnet ein Tag vor den Divisionsskimeisterschaften, deshalb erinnere ich das so gut. Und da war natürlich große Aufregung in Berlin. Aber letztlich, wie es häufig bei so vermeintlichen Skandalen ist, hat sich das dann so herausgestellt, dass die das unter sich gemacht haben und dass das durchaus freiwillig war und dass eine alte Tradition war an den Vorgesetzten vorbei. Und das tat mir ein bisschen leid um den ausgezeichneten Hochgebirgszugführer damals, dass er dies miterleben musste, obwohl er eigentlich nichts dazu kannte, weil sie es alles im Verborgenen gemacht haben. Das war der sogenannte Skandal. Ja. Klingt durchaus interessant. Vielleicht sollte ich doch mal nachfragen. Aber mache ich nicht, Herr Bühler. Wir sind. Jetzt lass mal das ruhen. Das ist, glauben Sie mir, das ist untersucht worden bis hin zur Staatsanwaltschaft. Ja. Also, da die Sache ist erledigt. Ja. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Für Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik gibt es wie immer unsere Mailadresse general@mdraktuell.de oder unsere Telefon-Mailbox 0800 637 3737. Und jetzt bitte nicht wundern, dass Herr Bühler sich nicht verabschiedet. Zwar hatte er es in der Originalaufzeichnung getan, sich verabschiedet bis zur nächsten Folge in der nächsten Woche, aber wir haben uns nach der Aufzeichnung nochmal unterhalten und vereinbart, dass wir dann doch in dieser Woche noch eine Folge aufzeichnen, in der es dann im Grunde ausschließlich um die aktuelle Lage gehen wird. Die hat ja heute gar keine Rolle gespielt. Demzufolge machte die da schon aufgezeichnete Verabschiedung keinen Sinn mehr und ich habe sie durch diese Sätze, diese Ankündigung ersetzt. Deswegen heute also nur ein Tschüss von mir. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann schon übermorgen am Donnerstag wieder. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.